Blockchain-Anwendungsbereich 6. Redundanz. Nachdem in einem dezentralen System jeder alles von allen abspeichert, entsteht durch die Redundanz der Daten eine enorme Sicherheit des Gesamtsystems. Einige der Anwendungen in diesem Kapitel zum Thema Redundanz sind selbsterklärend und bauen auch oft auf anderen Anwendungen aus den vorherigen Kapiteln auf. Trotzdem finde ich es wichtig, die Bereiche hier noch einmal gesondert zu behandeln, da sie die Vielseitigkeit einer Blockchain unterstreichen. Gerade hier liegen oft einzigartige Lösungen für wichtige Probleme vor.